Deutschlandfunk Kultur Lesart. Gleich zu Beginn des Jahres ist eine wilde Literaturdebatte entstanden. Dabei geht es um Takis Würgers zweiten Roman Stella, mit dem der Autor auch bei uns hier zu Gast war. Und Würger greift darin die Geschichte der Jüdin Stella Goldschlag auf die Anfang der 40er Jahre, als Greiferin hunderte Juden an die Nazis verraten hatte. Das Buch sei ein Ärgernis und eine Beleidigung, heißt es auf der einen Seite. Die anderen Seite, also zum Beispiel der Verlag, der Hansa Verlag oder auch die positiv gestimmten Kritiker kontern. Da heißt es, die Literaturkritik erhebe sich über die Leser. Man dürfe durchaus auch mal unterhaltsam an so einen Stoff herangehen. Wir wollen noch mal auf diese Debatte schauen, denn sie wirft so einige interessante Fragen auf, die auch vom konkreten Fall eher wegführen und ziemlich viel über den Buchmarkt erzählen. Bei mir ist Literaturkritikerin und Redakteurin Wiebke Poromka und Matthias Navrat ist auch noch hier geblieben. Dieser Entrüstungssturm, der ging ja direkt los, nachdem das Buch erschienen war. Und dabei hatte Takis Würger ja erst ein Buch veröffentlicht, ist also jetzt kein bedeutender Autor in dem Sinn. Was hat denn, glauben Sie, Wiebke Poromka, diesen Furor erzeugt? Ich glaube, dieser Furor, dieser Widerstand, der Entschiedene der Literaturkritik speist sich aus verschiedenen Aspekten. Zum einen, das stimmt, ist Takis Würger kein bedeutender Autor. Wenn aber der renommierte Hansa Verlag seinen Roman zum Spitzentitel macht, wenn so ein immenser Marketingaufwand betrieben wird und wenn auch sogar Mitarbeiter des Hansa Verlags auf ihrer privaten Facebook-Seite schon vor Erscheinen bekunden, wie sehr sie sich auf dieses Buch freuen, dann wird es quasi zu einem bedeutenden Autor stilisiert, es wird behauptet. Und dagegen wendet sich einmal die Kritik, weil es nämlich eben kein ästhetisch bedeutsames Buch ist. Der andere Aspekt, der noch viel zentraler ist, da geht es darum, wie Takis Würger über den Holocaust erzählt. Dass er nämlich dokumentarisches Material über das Schicksal der Opfer verknüpft mit wirklich kitschiger, unreflektierter Unterhaltungsprosa. Und da kommt wieder der Verlag ins Spiel, der nämlich natürlich eine Sorgfaltspflicht hat seinen Autoren gegenüber und schauen muss, ob die einem Thema gewachsen sind. Und das hat der Verlag in meiner Ansicht nach versäumt bei diesem Buch. Der Takis Würger war ja auch bei uns zu Besuch in der Sendung und hat zum Beispiel auf ganz basale Fragen, warum etwa die Opfer so wenig Raum bekommen in seinem Roman, schlichtweg keine Antwort gehabt. Und ich glaube, da hätte der Verlag im Vorfeld sich mit dem Autoren drüber auseinandersetzen müssen. Jetzt wird der Autor ja auch im Zuge dieser Debatte sogar selbst befragt. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es sowas schon mal gegeben hätte. Matthias Navrat, können Sie sich sowas vorstellen, dass sie veröffentlichen jetzt einen Roman, der wird total kontrovers diskutiert und dann müssen sie auch noch selber dazu was sagen? Naja, ich würde jetzt mal sagen, er muss es ja nicht machen. Er wurde ja sicher angefragt, will er sich äußern oder will er sich nicht äußern, und er hat sich halt dazu entschieden. Ich persönlich würde mich wahrscheinlich nicht dazu entscheiden, weil ich habe immer das Gefühl, man kann eigentlich das, was die Literaturkritik dann mit einem Roman macht, das kann man nicht unbedingt irgendwie ändern dadurch, dass man sich irgendwie dann nochmal selber zu Wort meldet und sagt so, ja, aber ich habe es schon so und so gemeint und so. Das aus meiner Perspektive gibt man das Buch aus der Hand oder ich gebe das Buch aus der Hand und das ist dann einfach in der Welt. Und es ist gut, dass die Kritik das irgendwie quasi kontextualisiert, aber man muss dann auch halt damit leben, wie das dann kontextualisiert wird. Zeigt aber ja diese Debatte, finde ich, auch irgendwie noch was anderes. Da geht es ja, haben Sie schon gesagt, es ist ein sehr renommierter Verlag. Wäre das Buch jetzt bei irgendeinem Unterhaltungsverlag erschienen, wäre das ja nicht so hochgekocht. Aber es geht ja auch, finde ich, zeigt sich, dass man hat ja so amerikanische Zustände inzwischen. Jetzt heißt, das Buch wäre wahnsinnig teuer eingekauft worden, von Agenten gedealt. Das ist ja sowas, was wir vor ein paar Jahrzehnten hier noch gar nicht hatten. Die Verleger kaufen quasi unfertige Manuskripte ein. Was heißt denn das eigentlich für die Verlage, dieser ganze Trend? Das ist eigentlich ein doppeltes Risiko, nämlich einmal ein ästhetisches, dass man damit riskiert, dass man schlechte Bücher macht, weil man sie in einem unfertigen Zustand einkauft und dass man eben nur auf ihre Verkaufbarkeit abzielt. Und damit ist es aber gleichzeitig natürlich auch ein finanzielles Risiko. Das scheint für den Hansa Verlag in diesem Fall aufzugehen, weil der Takis Würger tatsächlich schon auf den Bestsellerlisten ist und auch schon sehr viele Auslandslizenzen verkauft hat. Das kann aber natürlich auch schiefgehen, weil so ein mittelgroßer Verlag wie der Hansa Verlag, der kein Konzernverlag ist, wenn der in so eine große Vorleistung geht und sich dann das nicht erfüllt, die Erwartung, die man hat, dann sieht es danach ziemlich finster aus. Und dahinter steckt doch auch für den Autor ein ganz anderes Selbstverständnis. Also ich erinnere mich noch, ich habe mich mal mit Ralf Rothmann darüber unterhalten, der erzählte, dass er bei Jungautoren bei irgendeinem Seminar war und die hätten ihn alle dauernd nur nach Agentenverträgen und Vorschüssen gefragt und er wusste gar nicht, was die eigentlich wollen, weil er sagte, er hätte früher in der Kneipe gejobbt und hat einfach mal geschrieben, um sich auszuprobieren und um irgendwas eben mal sich reifen zu lassen, sich Zeit zu nehmen, um als Künstler, als Literat zu wachsen. Das ist doch, was da sich zeigt, ein ganz anderes Bild von Autor, oder Matthias Navrat? Ja, es ist ein anderes. Ob das jetzt irgendwie ein schlechteres ist oder nicht, das weiß ich nicht. Die Frage ist nur, wie man quasi dann damit umgeht als Autor oder Autorin, weil es natürlich schon sehr früh auch Druck ausübt. Also was also meine Erfahrung ist die, dass man schon bei sehr jungen Autoren quasi scoutet, wo gibt es da irgendwie gute Texte, wo gibt es da Potenzial. Und da wird dann möglicherweise was herausgegeben, was vielleicht noch nicht reif ist, was vielleicht früher noch mehr Zeit gehabt hätte zu reifen. Aber andererseits, warum nicht? Also wenn die Autoren oder Autorinnen damit zurechtkommen und das gut finden, dann soll mir das ruhig recht sein. Wie nehmen Sie das wahr, wenn jetzt so ein Buch dann so wahnsinnig beachtet wird und Ihr Buch, was sehr, sehr fein und vielschichtig und intelligent geschrieben ist, wird sicher nicht so eine große Beachtung kriegen. Ist das, denken Sie dann, auch ein bisschen ungerecht oder die Literaturkritik ist da irgendwie auch ein bisschen doch auch sehr auf Skandal gebürstet? Also ich finde das nicht ungerecht, sondern ich finde das irgendwie, also ich habe mich so ein Stück weit damit abgefunden. Das ist ja, es ist ja voll okay, dass, also wenn wir jetzt quasi dieses konkrete Buch weglassen, wo es ja wirklich noch eine ethische Frage gibt, wenn man jetzt sagt, ja, Dinge, die irgendwie Spaß machen zu lesen und mit denen man irgendwie so kurz vorm Schlafengehen sich auseinandersetzen kann, ohne dass sie die eigene Existenz irgendwie irritieren, die verkaufen sich viel besser. Natürlich verkaufen die sich viel besser und ich finde es auch voll okay, weil die Leute haben schon genug Stress in ihrem Leben und es ist ja auch schön, wenn sie solche Bücher lesen können. Und insofern ist natürlich mein Buch wahrscheinlich für einen kleineren Leserkreis letztendlich interessant als jetzt andere Bücher. Das sind aber so, das ist quasi eine Seite der Debatte, die extrem wichtig ist und die aber prekär wird, wenn dann eben noch ethische Fragen hinzukommen. Hat denn die Debatte auch was Positives, Wiebke Paromka? Ich glaube, dass sie auslösen wird oder hoffe, dass sie auslösen wird, so eine doppelte Form der Selbstreflexion oder Selbstbesinnung. Also ich glaube, der Hansa Verlag wird jetzt schon sehr darüber nachdenken, ob dieser Kurswechsel, der sich vermeintlich in der Veröffentlichung dieses Buches andeutet, nämlich hin von der Substanz zur Popularität, ob der wirklich der richtige Weg ist. Und vielleicht wird und hoffentlich wird auch darüber gesprochen werden in nächster Zeit verstärkt, wie man denn überhaupt heute über den Holocaust noch angemessen schreiben kann. Und ich glaube, wenn wir immer wieder auf Punkte geführt werden, wo wir einfach über solche Sachen nachdenken und nicht einfach nur mitmachen, dass was passiert, hat das immer auch etwas Positives. Wiebke Poromka und Matthias Navrat, vielen Dank für dieses Gespräch.